Science Fiction ist ein Genre in Literatur, Film, Hörspiel, Videospiel und Kunst. Charakteristisch sind wissenschaftlich-technische Spekulationen, Raumfahrtthemen, ferne Zukunft, fremde Zivilisationen und meist zukünftige Entwicklungen. Quelle: Wikipedia. In Konserve 200 stellten wir fest, die Erde ist eine Megastruktur, mein kleines schwarzes Loch, welches eine Taschenuhr mit einer Art Energie speist, die wiederum Besitzende der Uhr befähigt, in der Zeit zu reisen bzw. auf einen anderen Zeitstrahl zu wechseln oder gar wechseln zu müssen. Warum zu müssen? Zum Beispiel wegen des Großvaterparadoxons. Eine Person reist in die Vergangenheit und tötet seinen Großvater im Kindesalter, was in der Kausalkette eigentlich dazu führen müsste, dass die Person selbst nie geboren würde. Es sei denn, an dieser Stelle würde eine Gabelung im Zeitstrahl erzeugt. Aus dem einen liefe alles so wie gehabt und auf dem anderen würde die Person wegen der Kausalkette nicht existieren. Ein Student wies angeblich neulich nach, dass sich die Raumzeit anpassen könne, um Paradoxien in jedem Fall zu vermeiden. Denn keine physikalische Theorie verbietet angeblich die Zeitreise in die Vergangenheit. Rotiert ein schwarzes Loch, erzeugt es ein starkes Gravitationsfeld, welches wiederum die Raumzeit derart stark verbiegt, dass es auf sich zurückgekrümmt wird. Die dadurch geschlossene zeitartige Kurve begünstigt die Reise in die Vergangenheit, sofern man sie durchläuft. Eine solche Kurve nennt man übrigens CTC, die zu Durchreisen für ein Objekt nach Ansicht einiger Physiker unweigerlich zu Paradoxien führt. Quantenmechaniker wiegeln jedoch in der Hinsicht ab, denn im Rahmen der Quantenmechanik sieht das ganz anders aus, denn die Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen lägen bei 50%. Locker bleiben. Falls das jemand nicht versteht, keine Sorge. Das verstehen nur die wenigsten Menschen, denn es ist kompliziert. Blöd nur, wenn es eine Uhr gäbe, die sich einen Scheiß um die Theorie kümmerte, sondern Besitzer einfach zu einem bestimmten Datum reisen ließe. Selbst wenn sie nicht wissen, in welche Realität genau. Herzlich willkommen hier im Simulationsstudio des Konservenradio Dosenhausens. Ihr hört Konserve Nummer 208, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Lisa Marie, ein kleines Mädchen, spielt ungern mit Puppen. Die sind ihr zu dünn, sagt sie immer. Und das Zubehör sei ihr zu kitschig. Überhaupt sei Pink keine Farbe, sondern Schweinehaut. Oder eine Sängerin, die gäbe es aber nicht als Puppenzubehör. Wenn Lisa Marie spielt, dann mit ihren zwei Kuscheltieren. Einem Teddy und einem Esel. Die nennt sie auch so. Der Teddy trägt eine kurze Sporthose, Baskenmütze, Pilotensonnenbrille und ein Lenkrad-Lammfellüberzug als Gürtel. Der Esel hingegen nichts. Außer den Teddy, wenn er auf ihm reitet, denn Teddy ist der wildere von beiden. Esel ist hingegen genügsam und meist ist ihm alles egal. Die beiden wohnen in einem Fass, wobei wohnen eigentlich zu viel gesagt ist, denn uneigentlich wirft Lisa Marie die beiden dort hinein, wenn sie nicht mit ihnen spielt. Letzteres kommt häufig vor, denn das kleine Mädchen liest gern. Bücher sind ihre Leidenschaft und Autoren wie Einstein oder Hawking begeistern sie zunehmend. Zuweilen schaut sie sich auch Dokumentationen im Fernsehen an und wenn sie gerade wieder etwas Besonderes begeistert hat, holt sie Esel und Teddy aus dem Fass und lässt sie gegeneinander antreten. Spielerisch, in einer Rätselrunde. Dabei lässt sie ihr Handy mitlaufen. Das sei vollkommen in Ordnung, erklärt ihr Psychiater ihren Eltern. So verarbeite sie das Gesehene und könne es sich leichter merken. Und gemerkt hatte sich Lisa Marie viel, obgleich sie in diesem Alter nicht alles wirklich verstanden hatte. Die wahren Zusammenhänge werden sich ihr in gut 2 Jahrzehnten erschließen, aber das hieße vorzugreifen und wäre an dieser Stelle verfrüht. Das Mädchen bewegt Teddy mit der linken Hand und hält Esel still in der rechten. Schallendes Gelächter kommt aus ihrem Mund. Auch wenn Teddy in seiner Aufmachung wie ein Milizenführer ausschaut, ist er eigentlich ein ganz lieber, lustiger Kerl. Das erkennt man daran, dass er fortwährend und immerzu lacht Und weil Lisa Marie Linkshänderin ist und Teddy viel bewegen muss, erklären sich auch die Seiten. »Ich finde das neue Intro viel besser«, sagt sie als Teddy mit verstellter Stimme, während sie das Stofftier bewegt. »Ich weiß nicht«, antwortet sie darauf als Esel und bewegt die Rechte. »Wär halt blöd, wenn deswegen einer sauer wird.« »Unser Spiel, unsere Regeln. Aber wir können ja eine Umfrage machen.« Lisa Marie nimmt das Handy und tippt die Frage ein. Ja, die kleine Lisa Marie. Damals, 2024, waren die meisten Antworten übrigens positiv. Nur wenige sprachen sich dagegen aus, wollten das alte Intro zurück und mindestens einer von ihnen war sauer. 2024 waren KIs oder sagt man KIen noch einfach gestrickt. Sie arbeiteten in Mustern und die erzeugten GarageBand-Songs waren simpel, aber gut zu hören. Das kleine Mädchen mochte das Erzeugnis und deshalb mochten Teddy und Esel das auch. Doch die Zeit schritt voran und nicht nur Lisa Marie wurde erwachsen. Auch die KIen wurden leistungsfähiger. Als dann ein erfolgreicher Grafikkartenhersteller das erste echte Holodeck vorstellte, war die zwar noch junge, aber sehr erfolgreiche Frau außer Rand und Band. Sie erstand ein leerstehendes Fabrikgebäude und das erste Vorserienmodell des Holodecks. Für den Einbau und die Konfiguration benötigte sie gute 7 Monate, aber dann funktionierte das System und Teddy und Esel erblickten erstmals quasi realistisch das Licht der Welt. Selbstverständlich nicht als Stofftiere. Lisa Marie hatte gewisse Vorstellungen, was maskuline Partner anging, und diese spiegelten Teddy und Esel in ihrem Sinne körperlich perfekt wider. Das unterschiedliche Wesen der beiden blieb allerdings wie zu Kindertagen. Es muss ein Podcast gewesen sein, durch den die junge Frau zum ersten Mal Kenntnis über Experion und die Forschung der Höhentals erlangte. Forschungen, die ihr Interesse weckten. Ein Gegenstand, der sie befähigen könnte, durch die Zeit zu reisen. In ihrer Vorstellung könnte sie all die Orte zu ihren Hochzeiten selbst bereisen, die sie rekonstruiert in Dokumentationen sah, weil sie längst verfallen und untergegangen sind. Dazu müsste sie nur in den Besitz der Uhr gelangen und verstehen, wie sie funktioniert. Lisa Maries Gehirn ist derart vollgestopft mit Wissen über die Vergangenheit, dass sie im Vorstellungsgespräch bei Experion brillierte und alle Anwesenden von sich begeisterte. Sie erhielt vom Fleck weg eine Stelle im Alpha-Team, wurde eingearbeitet und nach kurzer Zeit zum ersten Mal mit ihrem Team in die Simulation geschickt. Ihre Teammitglieder empfand sie als dumm und aus Gründen sorgte sie dafür, dass das so blieb. Während Lisa Marie fleißig Informationen über die Simulation sammelte, teilte sie diese jedoch nicht. Vielmehr war sie bestrebt, ihre KollegInnen mit falschen Erkenntnissen in die Irre zu führen. Sie ging sogar so weit, Artefakte zu verändern. Die Menschen in der Simulation, und ja, es waren Menschen, sahen das Team mit der Zeit als ihresgleichen an. Man interagierte miteinander, lebte sich quasi ein, schloss Bekanntschaften. Lisa Marie fand heraus, dass die Simulation eigentlich eine Raumzeitblase mit begrenztem Raum war, eine Stadt unter einer Glocke quasi. Für die Menschen dort führt kein offensichtlicher Weg hinein und keiner hinaus. Nichtsdestotrotz verlassen Menschen die Stadt und andere sind plötzlich da. Niemand hinterfragt das. Neuankömmlinge können sogar detaillierte Angaben zu ihrer Vergangenheit machen, nur wie und wo genau sie die Stadt betraten, wissen sie nicht. Interessanterweise interessiert es sie auch nicht. Und nein, damit sind nicht die Leute von Experion gemeint, denn die wissen sehr wohl, woher sie kamen und wie. Lisa Marie verdingte sich in der städtischen Zeitung. Schreiben konnte sie und ihr Wissensschatz war eine ideale Voraussetzung für spannende Storys. Durch diese Arbeit erhielt sie nicht nur Informationen der örtlichen Polizei und lokalen Detektei, sondern auch Zutritt zum Archiv der Zeitung. Dort konnte sie notwendige Informationen recherchieren und im Nachgang gegebenenfalls manipulieren. Und so erschuf sie mit und mit den Mythos einer speziellen Gesellschaft, die in der Stadt bald als Mottenkult verschrien war. Die Angehörigen dieser Gesellschaft trugen dunkle Roben mit Kapuzen und trafen sich regelmäßig in einem alten Gebäude mit einer großen, knarrenden Holztür. Würde man genauer recherchieren, könnte man möglicherweise herausbekommen, wem das Gebäude tatsächlich gehört. Insofern man die Mietkonstrukte diverser Tarnidentitäten durchschaute, doch hatte niemand Interesse daran. Man redete zwar hinter vorgehaltener Hand über die Kultisten, aber solange diese einen in Ruhe ließen, blieb es dabei. Ab und zu stand etwas in der Zeitung. So verschwand vor einer Weile ein gewisser Paul Elster, dessen plötzliches Verschwinden Fragen aufwarf. In der Stadt munkelte man, dass die Kultisten dafür verantwortlich seien, doch die Polizei konnte nichts Derartiges feststellen. Nun ratet, wer die Geschichte schrieb. Zeitgleich setzte sie einen örtlichen Privatdetektiv auf die Geschichte an, der zu interessanten Schlüssen kam bzw. kommen musste, bis auch er unerwartet verschwand. Sehr zu ihrem Leidwesen konnte Lisa Marie Experion nicht ewig hinhalten. Weil sie und ihre Kollegen über Monate keine brauchbaren Ergebnisse lieferten, wurden sie in den Innendienst versetzt und Experion setzte ein neues Team ein. Aber auch dieses war nicht erfolgreich, denn Lisa Maries Vorarbeit und ihre falschen Spuren führte es wieder und wieder in Sackgassen. Die junge Frau wollte die Uhr, doch solange die Simulation lief, hatte sie keine Chance, daran zu kommen. Zu groß war das Risiko, die Welt zu zerstören, und zu scharf die Sicherheitsmaßnahmen. Man konnte nicht einfach einen Knopf drücken und die Simulation herunterfahren. Von außen müsste ein überaus präzises Protokoll eingehalten werden, um die Megastruktur nicht zu gefährden. Da jedoch niemand ein Interesse daran hat, die Simulation abzuschalten, läuft sie immer weiter, denn die notwendige Energie bezieht sie aus der Uhr. Aus der Simulation heraus wäre es hingegen etwas anderes, denn würde die Simulation instabil und zusammenbrechen, käme dies einem radikalen Abbruch gleich. Das Gleichgewicht der benötigten zur abgegebenen Energie würde schlagartig gestört, was wiederum desaströse Konsequenzen für unseren Planeten haben könnte. Die Megastruktur um ein schwarzes Loch. Ihr erinnert euch. Genau hier setzt Lisa Maries Plan auf. Sie müsste lediglich dafür sorgen, dass die Simulation instabil würde, um damit Experion zu zwingen, die Simulation herunterzufahren, bevor sie selbsttätig zusammenbricht. Die junge Frau lernte und programmierte ihr Holodeck, bis sie eine recht gute Simulation der Simulation hatte. Von Personen, die sie kannte, hatte sie in der echten Simulation Videos angefertigt. Ihr Aussehen und ihre Sprache implementierte sie KI-gestützt nach und nach in ihre Holodeck-Version. An diesen Personen ließ sie ihre zwei Hauptprotagonisten Mr. T und Mr. E lernen, wie Teddy und Esel auf dem Holodeck hießen. Das alles nützte ihr jedoch wenig, solange die zwei Simulationen nicht miteinander verbunden waren. Sie musste einen Weg finden, Mr. T und Mr. E in die Simulation zu bringen. Als geeignet erschien ihr eine Art Projektion, was jedoch einen mobilen Holotransmitter voraussetzte, der leider noch nicht verfügbar war. Alternativ bräuchte sie eine Lösung, um das Signal ihres Holodecks mit der Simulation zu synchronisieren. Dann würde sie mittels Mr. T und Mr. E in Echtzeit in der Simulation agieren können. Doch wie sollte sie unbemerkt die notwendige Schnittstelle etablieren? Während sie noch darüber nachgrübelte, spielte ihr der Zufall in die Karten. Experion wollte nach Jahren der Forschung endlich Ergebnisse und weil das Alpha-Team bislang überaus erfolglos agierte, wurden Gelder für ein zweites Team, das Beta-Team, bewilligt. In diesem Zuge konnte Lisa Marie die Projektleitung davon überzeugen, aufgrund ihrer Erfahrung und Kenntnisse die optimale Besetzung zur Einarbeitung des neuen Teams zu sein. Sie organisierte Vorstellungsgespräche und ließ keinen Zweifel aufkommen, nur Experten auf ihrem Gebiet als Team in die Simulation bringen zu wollen. Eine derartige Auswahl benötigte selbstverständlich Zeit und die nahm sie sich nicht nur in der Theorie. Gern stellte sie Testteams zusammen, um zu sehen und beurteilen zu können, wie die Bewerber in der Simulation agierten und so wunderte es niemanden, dass Lisa Marie an einem Samstag im Juni mit einem Team die Simulation betrat. Nachdem sie die Bewerber instruiert hatte, trennte sie das Team in zwei Gruppen und gab ihnen Aufgaben. Daher schöpfte niemand Verdacht, dass sie die jeweilige Gruppe zeitweilig verließ, mutmaßlich um sich um die andere Hälfte des Teams zu kümmern. Das tat sie allerdings nicht. Zwar ließ sie sich immer mal wieder bei den Teams blicken, doch nutzte sie die Zeit primär für ihre eigenen Pläne und installierte die Schnittstelle und das Synchronisationsmodul zu ihrem eigenen Holodeck. Danach widmete sie sich wieder ihrem Team. Sie führte die Gruppen zusammen, hielt eine Ergebnispräsentation mit Abschlussbesprechung ab und führte anschließend das Team aus der Simulation. Selbstverständlich ahnt die geneigte Hörerschaft bereits, dass es über die TeilnehmerInnen dieses Teams keinerlei Aufzeichnungen gibt. So kamen Mr. E. und Mr. T. ihres Zeichens Hologramme in die Simulation und wurden fortan für Zauberer gehalten. Letzteres ist mutmaßlich der Tatsache geschuldet, dass sie von jetzt auf gleich verschwinden konnten, ganz nach Gusto von Lisa Marie, die sie in der Simulation an- und abschalten konnte. Der größte Vorteil lag jedoch darin, beide Simulationen nun quasi in Echtzeit verknüpft zu haben. Lisa Marie konnte sich in der Simulation überall unsichtbar hinzugesellen. Sie musste sich dazu lediglich an die entsprechende Stelle des Holodecks bewegen. Dort konnte sie ihren zwei Protagonisten sogar direkte Anweisungen geben, ohne dass selbst nebenstehende Personen in der Simulation davon Kenntnis erhielten. Die einzige Einschränkung bestand darin, die Situation weder vor- noch zurückspulen zu können. Aber hey, irgendwas ist ja immer. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 208 vom 19.12.2024. Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes Fest, schöne Feiertage, bleibt gesund und mir gewogen.